Kundgabe 3672. Empfangen durch Bertha Dudde am 30. und 31.01.1946. Antichrist, Ende. Der Geist des Antichristen ist in der Welt, seit Jesus Christus sein Erlösungswerk vollbracht hat. Stets und ständig hat er dessen Werk zu entkräftigen versucht, stets und ständig hat er angekämpft gegen die Anhänger Jesu, stets und ständig hat er die Menschen zur Lieblosigkeit getrieben, also entgegen dem Willen und der Lehre Christi sich betätigt auf Erden. Teils durch geistiges Wirken die Gedanken der Menschen verwirrend, teils in menschlicher Außenform, im Gewande des Wissens und der Klugheit. Immer stand der Lehre Christi eine menschliche Lehre gegenüber, die zu entkräften suchte, also antichristlich gehalten war. Und immer war dies Wirken des Satans, Wirken der Kräfte von unten, um den Zweck zu erreichen, die Menschen abtrünnig zu machen von Gott oder ihnen den Weg zu ihm zu versperren. Und dieses antichristliche Treiben nimmt ständig zu und wird ganz offensichtlich in Erscheinung treten vor dem Ende. Es wird der Satan selbst auf der Erde wirken in menschlicher Außenform, der Antichrist in Person, dessen Wirken überaus unheilvoll sein wird für die gesamte Menschheit. Denn von ihm werden ausgehen die Gesetze, die Ausrottung des geistig gesinnten Denkens bezwecken, die alles geistige Streben unterbinden und die Menschen völlig verweltlichen sollen. Und dies ist das letzte Werk dessen, der Gott bekämpft. Denn es ist eine Grenzüberschreitung seiner Machtbefugnis, die Gott unerbittlich strafet. Es wird ein schneller Wandel sein in weltlichen Geschehnissen. Kurz aufeinander folgend werden sich große weltliche Veränderungen vollziehen und es wird eine herrschende Gewalt sich hervortun, indem sie die Geschicke aller Völker lenken will und statt Ordnung eine völlige Unordnung herstellt. Denn ihre Bestimmungen gelten in erster Linie dem Unterdrücken jeglichen Glaubens. Und er wird auf der Erde viele Anhänger finden und das ist das Zeichen des Endes. Denn die Menschen wehren sich nicht dagegen, sondern bekennen sich fast einmütig zu ihm, den sie als Held und Sieger feiern und dessen Ziel sie anerkennen und also unterstützen. Und nun beginnt für die Gläubigen die schwerste Zeit. Ihnen erscheint das Treiben der Welt unfassbar. Ihnen erscheint die Geduld und Liebe Gottes unfassbar, die solches zulässt, dass sein heiligster Name verlästert und verspottet wird und dass die Anhänger Jesu Christi geächtet und verfolgt werden in brutalster Weise. Doch immer tiefer dringen sie in die Wahrheit des göttlichen Wortes ein, das alles dies ihnen vorausgesagt hat, und also geben sie sich auch vertrauensvoll der Führung Gottes hin. Der Antichrist wütet in erschreckendster Weise. Und er blendet die Menschen durch seine Taten, die er mit Unterstützung der Kraft von unten ausführt. Der Satan selbst wirket durch ihn als Gegengeist dessen, der in den Geschöpfen der Liebe und des Glaubens wirkt, in den Menschen, die Gott über alles lieben und fest an ihn glauben und darum große Nöte auszustehen haben durch den Gegner Gottes. Man wird ihm huldigen, man wird ihm Altäre errichten, man wird ihn als den Messias ausrufen, von dem das Heil kommen soll, denn er wird Taten vollbringen, dass die Menschen unter deren Eindruck stehen, doch es ist kein Wirken in Liebe, sondern nur ein Wirken in Überheblichkeit und Herrschsucht. Er wird als Mensch wirken, menschlich seine Kraft zu erklären suchen und alles bekämpfen und verleugnen, was göttlich ist, was zu Gott hinweiset und Gott bezeuget. Und sein Wille ist überstark. Er gebietet, und wer seinem Gebot Widerstand leistet, den vernichtet er. Er sucht jegliche Lehre Christi, jegliches Wissen um ihn und sein Erlösungswerk zu unterbinden. Er sucht alles in den Schmutz zu ziehen und er lohnet königlich, die ihm helfen in seinem Wirken gegen Christus, wie er aber auch hasserfüllt gegen dessen Anhänger vorgeht. Die Gestalt des Antichristen wird erkennbar sein an seiner äußeren Schönheit, an seiner körperlichen Kraft, denn der Satan umkleidet sich, um nicht erkannt zu werden als der, der er ist. Und außergewöhnliche Fähigkeiten lenken die Aufmerksamkeit der Menschheit auf ihn. Und des Bewunderns wird kein Ende sein. In äußerer Pracht und Herrlichkeit weilet er auf Erden, im Gegensatz zu Jesus Christus, der unscheinbar inmitten seiner Brüder wandelte, bar aller irdischen Güter, mit einem Herzen voller Liebe zu den Mitmenschen. Das Herz des Antichristen aber wird roh und gefühllos sein, jeder irdischen Not gegenüber, und dennoch jubelt die Menschheit ihm zu, geblendet von seinem äußeren Glanz und seiner Kraft. Und er wird auftreten plötzlich und unerwartet. Er wird in Erscheinung treten in größter irdischer Not und mit starken Händen die Macht und Gewalt an sich reißen, Rettung zu bringen, verheißen, und er wird keinen Widerstand finden, weil die Menschen nur die irdische Not beachten, nicht aber des Geistes jenes Helden achten, der sich hervortun will und sich zum Herrscher aufschwingt mit Unterstützung der Menschen, die gleichen Geistes sind. Und dann ist das Ende nahe, denn der nun einsetzende Glaubenskampf ist der Auftakt zum gänzlichen Vernichtungswerk an dieser Erde. Er währet nur kurze Zeit, aber mit solcher Heftigkeit, dass überaus starker Glaube vonnöten ist, um nicht zu unterliegen. Doch wieder stellt sich Gott selbst seinem Gegner, denn er ist im Geist mitten unter jenen, die für ihn streiten, und der Antichrist rennet vergeblich an gegen das Bollwerk des Glaubens. Und von seinem Thron wird er herabstürzen in den Pfuhl der Verdammnis. Nicht lange wird seine Herrschaft dauern, doch unsägliches Elend anrichten unter der gesamten Menschheit, die sich zum größten Teil bekennet zu ihm, die jeglichen Glauben an Gott hingibt, die seinen irdischen Ausführungen Glauben schenkt und zuletzt auch teilhaben wird an der Verdammnis, denn sie ist dem Gegner Gottes hörig und teilet daher auch sein Los. Und dies ist das Ende. Jesus Christus bleibt Sieger und seine Kirche bleibt bestehen bis in alle Ewigkeit. Amen.